Abschnitt 2 aus Oblomov von Ivan Alexandrowitsch Goncharow, übersetzt von Clara Brauner. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Teil 1. Zweites Kapitel. Es trat ein junger, 25-jähriger Mann herein, der von Gesundheit strotzte und lachende Wangen, Lippen und Augen besaß. Man wurde neidisch, wenn man ihn anblickte. Er war tadellos frisiert und gekleidet und blendete durch die Frische seines Gesichtes, seiner Wäsche, seiner Handschuhe und seines Frackes. Auf seiner Weste breitete sich eine elegante Kette mit einer Menge von winzigen Wehrlocken aus. Er zog ein sehr feines Batisttuch hervor, atmete die morgenländischen Wohlgerüche ein, fuhr sich dann damit nachlässig über das Gesicht, über den glänzenden Hut und staubte sich die Lackstiefel ab. »Ah, guten Tag, Wolkow«, rief Ilja Iljitsch aus. »Guten Tag, Oblomov«, sagte der strahlende Herr, sich ihm nähernd. »Nicht so nah, nicht so nah, Sie kommen aus der Kälte«, sagte dieser. »Oh, Sie verzärtelt der Sybarit«, erwiderte Wolkow und sah sich um, wo er seinen Hut hinlegen konnte. Da er aber überall Staub sah, legte er ihn nirgends hin. Dann hob er seine Frackschöße auf, um sich hinzusetzen. Nachdem er aber den Sessel aufmerksam betrachtet hatte, blieb er stehen. »Sie sind noch nicht aufgestanden? Was tragen Sie da für einen Morgenanzug? Man trägt solche schon längst nicht mehr«, beschämte Oblomov. »Das ist kein Morgenanzug, das ist ein Schlafrock«, sagte Oblomov, sich liebevoll hineinwickelnd. »Fühlen Sie sich nicht wohl?«, fragte Wolkow. »Gar nicht«, antwortete Oblomov gähnend. »Es geht mir schlecht. Meine Kongestionen quälen mich so. Und wie geht es Ihnen?« »Mir? Ich kann nicht klagen. Ich bin gesund und lustig«, fügte der junge Mann mit Betonung hinzu. »Woher kommen Sie so früh?«, fragte Oblomov. »Vom Schneider. Schauen Sie mich an, ob der Frack gut sitzt«, fragte er, sich von Oblomov hin und her wendend. »Ausgezeichnet. Er ist sehr geschmackvoll genäht«, sagte Ilja Iljitsch. »Aber warum ist er rückwärts so breit?« »Das ist ein Reitfrack zum Ausreiten.« »Reiten Sie denn?« »Aber gewiss. Ich habe mir den Frack extra für den heutigen Tag bestellt. Heute ist ja der 1. Mai. Ich reite mit Gorjunow nach Jekaterinhof.« »Ach, Sie wissen nicht? Man hat Mischa Gorjunow im Rang befördert. Darum feiern wir heute«, fügte Wolkow entzückt hinzu. »So«, sagte Oblomov. »Er hat einen Fuchs«, fuhr Wolkow fort. »Sie haben in Ihrem Regiment Füchse, ich aber habe einen Rappen. Wie kommen Sie, zu Fuß oder im Wagen?« »Überhaupt nicht.« »Am 1. Mai nicht in Jekaterinhof sein, aber Ilja Iljitsch, dort werden ja alle sein.« »Wieso alle? Doch nicht alle«, bemerkte Oblomov träge. »Kommen Sie, lieber Ilja Iljitsch, Sofja Nikolajewna wird nur mit Lydia im Wagen sein. Vis-à-vis ist aber noch eine Bank. Sie könnten also mitkommen.« »Nein, ich habe auf der Bank keinen Platz. Und was soll ich dort anfangen?« »Nun, dann gibt Ihnen Mischa ein zweites Pferd.« »Gott weiß, was er sich ausdenkt«, sagte Oblomov fast flüsternd. »Was haben Sie denn mit den Gorjunows?« »Ach«, rief Wolkow errötend aus, »soll ich sagen?« »Sagen Sie's.« »Werden Sie das niemand erzählen, Ihr Ehrenwort?«, sprach Wolkow weiter, sich zu ihm aufs Sofa setzend. »Gut.« »Ich bin in Lydia verliebt«, flüsterte er. »Bravo, schon lange? Ich glaube, sie ist sehr nett.« »Schon 3 Wochen«, sagte Wolkow tief seufzend. »Und Mischa ist in Daschenka verliebt.« »In welche Daschenka?« »Woher sind Sie, Oblomov? Sie kennen nicht Daschenka? Die ganze Stadt ist entzückt, wenn sie tanzt. Heute sind wir zusammen im Ballett. Er wird ihr ein Bouquet zuwerfen. Ich muss ihn bei ihr einführen. Er ist schüchtern und noch ein Neuling. Ach, ich muss ja noch hinfahren und Kamelien kaufen.« »Was noch? Lassen Sie das. Bleiben Sie zum Mittagessen. Wir würden miteinander sprechen. Ich habe ein doppeltes Unglück gehabt.« »Ich kann nicht. Ich esse beim Fürsten Tumeniew zu Mittag. Es werden dort alle Gorjunows sein. Und auch Sie, Lidenka«, fügte er flüsternd hinzu. Warum haben Sie den Verkehr mit dem Fürsten aufgegeben? Was das für ein lustiges Haus ist! Was für ein Ton dort herrscht! Und das Landhaus! Es ist in Blumen gebettet. Man hat eine Galerie Gotik angebaut. Es heißt, man wird dort im Sommer tanzen und lebende Bilder aufführen. Werden Sie hinkommen? Nein, ich glaube nicht. Ach, was das für ein Haus ist! Diesen Winter gab es dort jeden Mittwoch nicht unter 50 Personen und manchmal waren es sogar 100. Mein Gott, da ist es gewiss höllisch langweilig. Wie kann man nur so etwas sagen? Langweilig. Je mehr Menschen da sind, desto lustiger ist es ja. Und Lydia kam hin. Ich habe ihr keine Aufmerksamkeit geschenkt. Und plötzlich... Vergebens müh ich, mich sie zu vergessen und durch Vernunft die Leidenschaft zu bannen, sang er und setzte sich verträumt auf den Sessel. Doch dann sprang er plötzlich auf und begann sich den Staub von den Kleidern zu klopfen. Wie staubig es bei Ihnen überall ist, sagte er. Das ist alles Sachars Schuld, klagte Oblomow. Nun muss ich gehen, sagte Wolkow. Ich habe noch für Mischa ein Bouquet Kamelien zu besorgen. Au revoir. Kommen Sie abends nach dem Ballett Tee trinken. Sie werden mir erzählen, wie es dort zugegangen ist, lud Oblomow ein. Ich kann nicht. Ich habe den Musinskis versprochen, hinzukommen. Heute ist bei Ihnen Jour. Kommen Sie auch. Wenn Sie wollen, stelle ich Sie vor. Nein, was soll ich dort anfangen? Bei den Musinskis? Aber ich bitte Sie, dorthin kommt ja die halbe Stadt. Was man dort anfangen soll? Das ist ein Haus, in dem über alles gesprochen wird. »Das ist ja das Langweilige, das über alles gesprochen wird«, sagte Oblomow. »Besuchen Sie dann Mestrows«, unterbrach ihn Wolkow. »Dort spricht man nur von einem Gegenstand, von der Kunst. Man hört nichts anderes als die venezianische Schule, Beethoven und Bach, Leonardo da Vinci. Immer ein und dasselbe, wie langweilig. Das sind gewiss Pedanten«, sagte Oblomow gähnend. »Man kann es ihnen nicht recht machen. Gibt es etwa zu wenig Familien? Und alle haben sie jetzt Jours. Bei den Gabinows speist man am Donnerstag, die Maklaschins empfangen am Freitag, die Wjasnikows am Sonntag, der Fürst Tjumenjew am Mittwoch. Bei mir sind alle Tage besetzt«, schloss Wolkow mit strahlenden Augen. »Und fällt es ihnen nicht lästig, Tag aus, Tag ein herumzurennen?« »Lästig! Wie kann das lästig fallen? Es ist so lustig«, sagte er sorglos. »Des Morgens liest man ein wenig. Man muss immer au courant sein und alle Neuigkeiten wissen. Ich habe, Gott sei Dank, eine solche Beschäftigung, dass ich nicht ins Amt zu gehen brauche. Ich sitze nur zweimal in der Woche beim General und esse bei ihm zum Mittag. Dann mache ich Leuten, bei denen ich schon lange nicht war, einen Besuch. Nun und dann gibt es ja immer eine neue Schauspielerin. Bald im russischen, bald im französischen Theater. Die Oper wird nächstens eröffnet. Ich abonniere mich. Und jetzt bin ich verliebt. Es wird bald Sommer. Man hat Mischa einen Urlaub versprochen. Dann fahren wir für einen Monat auf ihr Gut, der Abwechslung halber. Dort wird gejagt. Sie haben sehr nette Nachbarn. Es werden bald Champêtres arrangiert. Ich werde mit Lydia im Wald spazieren gehen, Boot fahren, Blumen pflücken. Ach, und er machte einen Freudensprung. »Es ist aber Zeit. Adieu«, sagte er und machte vergebliche Versuche, sich im verstaubten Spiegel von vorne und von rückwärts zu betrachten. »Warten Sie«, hielt ihn Oblomow zurück. »Ich wollte mit Ihnen geschäftlich sprechen.« »Pardon, ich habe keine Zeit«, antwortete Wolkow eilig. »Ein andermal. Wollen Sie nicht mit mir Austern essen? Sie können mir dabei Ihre Angelegenheiten erzählen.« »Kommen Sie, Mischa ladet Sie ein.« »Nein, was fällt Ihnen ein?«, sagte Oblomow darauf. »Also adieu.« Er ging und kam zurück. »Haben Sie das schon gesehen?«, fragte er, die Hand zeigend, der Handschuh wie angegossen saß. »Was ist das?«, fragte Oblomow verblüfft. »Die neuen Lassits. Sehen Sie, wie gut das zusammenhält. Man braucht sich nicht 2 Stunden lang mit den Knöpfen abzuquälen. Man zieht an der Schnur und die Sache ist erledigt. Das kommt soeben aus Paris. Wollen Sie, dass ich Ihnen ein paar zur Probe mitbringe?« »Gut, bringen Sie mir eins mit.« »Und sehen Sie sich einmal das an, nicht wahr? Das ist sehr hübsch«, fragte er, nachdem er in dem Haufen der Bärlocken eins ausgesucht hatte. Es war eine Visitenkarte mit einer umgebogenen Ecke. Ich kann nicht entziffern, was darauf steht. Prinz, M., Michel. Und der Familienname Tjumenjew ist nicht mehr darauf gegangen. Das hat er mir zu Ostern statt eines Eis geschenkt. Aber leben Sie wohl, Arma. Ich muss noch 10 Personen aufsuchen. Oh Gott, wie lustig ist es auf der Welt. Und er verschwand. 10 Personen an einem Tage aufsuchen. Der Unglückliche, dachte Oblomow. Und das ist ein Leben. Und er zuckte heftig die Achseln. Wo bleibt denn dann der Mensch? In wie viel kleine Teile löst er sich auf und zerfällt er? Es ist gewiss nicht übel, ins Theater hineinzugucken und sich in irgendeine Lydia zu verlieben. Sie ist hübsch. Es ist schön, mit ihr auf dem Lande Blumen zu pflücken und spazieren zu fahren. Aber an einem Tage 10 Personen aufzusuchen, der Unglückliche, schloss er sich auf den Rücken umwendend und sich freuend, dass er keine so leeren Wünsche und Gedanken hatte, sondern daliegen und seine menschliche Würde und Ruhe aufrechterhalten konnte. Ein neues Läuten unterbrach seine Betrachtungen. Es kam wieder ein Gast. Das war ein Herr in einem dunkelgrünen Frack mit Uniformknöpfen. Er hatte ein glatt rasiertes Kinn, einen dunklen Backenbart, der sein Gesicht gleichmäßig umrahmte, einen angestrengten, aber ruhigen und intelligenten Ausdruck in den Augen, ein welkes Gesicht und ein nachdenkliches Lächeln. »Guten Tag, Sütpinski«, begrüßte Oblomow ihn freundlich. »Schaust du dich auch einmal nach deinem alten Kollegen um? Komm nicht so nahe heran, du bringst Kälte herein.« »Guten Tag, Iljitsch. Ich wollte schon lange zu dir«, sprach der Gast, »aber du weißt ja, was für einen teuflischen Dienst wir haben. Da, schau einmal, ich habe hier einen ganzen Koffer voll Berichte, und ich habe dem Boten befohlen, herzurennen, wenn man dort nach irgendetwas fragt. Ich kann keinen Augenblick über mich verfügen.« »Gehst du erst jetzt ins Amt? Warum so spät?«, fragte Oblomow. »Du pflegtest ja um 10 Uhr anzufangen.« »Ja, ich pflegte. Jetzt ist's aber anders. Ich fahre um 12 Uhr hin.« Er betonte, »fahre.« »Ah, ich errate«, sagte Oblomow. »Du bist Bürochef? Schon lange?« Sutwinski nickte bedeutungsvoll. »Seit Ostern«, sagte er. »Aber wie viel zu tun ist. Schrecklich. Von 8 bis 12 Uhr arbeite ich zu Hause. Von 12 bis 5 Uhr in der Kanzlei. Und dann habe ich noch abends zu tun. Ich bin jetzt gar nicht mehr gewohnt, mit Menschen zusammen zu sein.« Bürochef, so«, sagte Oblomow. »Gratuliere. Du bist aber einer. Wir waren ja zusammen Kanzleibeamte. Ich denke, du wirst nächstes Jahr Regierungsrat.« »Aber was fällt dir ein? Ich muss noch in diesem Jahr den Orden bekommen. Ich habe gehofft, man würde mich für geleistete Dienste vorschlagen. Ich habe aber jetzt ein neues Amt übernommen. Das geht nicht. 2 Jahre nacheinander. Komm zu mir zum Essen. Wir werden zu Ehren deines Avancements ein Glas leeren«, sagte Oblomow. »Nein, ich bin heute beim Vizedirektor geladen. Ich muss für Donnerstag einen Bericht ausarbeiten. Eine Höllenarbeit. Man kann sich auf den Rapport aus den Gouvernements nicht verlassen. Man muss die Register selbst kontrollieren. Foma Fomitsch ist so misstrauisch. Er will alles selbst prüfen. Wir machen uns heute Nachmittag daran.« »Wirklich? Noch heute Nachmittag?«, fragte Oblomow ungläubig. »Ja, was glaubst du denn? Es ist noch gut, wenn ich etwas früher damit fertig werde und Zeit habe, nach Jekaterinenhof zu fahren.« »Ja, also, ich bin gekommen, um dich zu fragen, ob du nicht mit mir spazieren fahren willst. Ich würde dich abholen.« »Ich bin nicht ganz wohl, ich kann nicht«, sagte Oblomow, indem er das Gesicht verzog. »Ich habe auch viel zu tun.« »Schade«, erwiderte Sutschpinski. »Es ist ein so schöner Tag. Ich hoffe wenigstens heute aufzuatmen.« »Nun, was gibt es Neues bei euch?«, fragte Oblomow. »Vieles. Man hat jetzt festgesetzt, in den Briefen statt ergebener Diener, seien Sie versichert zu schreiben. Es ist angeordnet worden, nicht mehr 2 Exemplare Formularbogen einzureichen. Man hat unser Büro um 3 Tische und 2 Beamte vergrößert. Man hat unsere Kommissionen aufgehoben und noch viel anderes.« »Nun, und was ist mit unseren früheren Kollegen?« Vorläufig gar nichts. Svinskin hat seinen Ältesten verloren. Wirklich? Was hat denn der Direktor gesagt? Fragte Oblomow mit zitternder Stimme. Er erschrak in Erinnerung an die alten Zeiten. Er hat ihm die Remuneration vorenthalten lassen, bis er die Akten findet. Es war ein wichtiges Dokument über die Steuereintreibung. Der Direktor glaubt, fügte Sutschpinskil fast flüsternd hinzu, dass er es absichtlich verloren hat. »Also so ist die Sache. Du arbeitest immer«, sagt Oblomow. »Du mühst dich ab.« »Schrecklich, schrecklich. Aber es ist natürlich angenehm, mit einem solchen Menschen wie Foma Fomitsch zusammenzuarbeiten. Bei ihm bleibt niemand ohne Remuneration. Er vergisst selbst die nicht, die nichts tun. Sobald die Zeit des Avancements da ist, schlägt er gleich vor. Und dem, der noch kein Amt und keinen Orden bekommen kann, verschafft er Geld.« »Wie viel bekommst du?« »1200 Rubel Gehalt, 750 Diäten, 600 Wohnungsgeld, 900 Zulagen, 500 Meilengeld und 1000 Rubel Remuneration.« »Aber zum Teufel«, sagte Oblomow vom Sofa aufspringend, »hast du eine so schöne Stimme. Das klingt ja wie bei einem italienischen Sänger.« »Das ist noch gar nichts. Peresjetow bekommt Gratifikationen und arbeitet weniger als ich. Er versteht doch nichts. Nun, er hat natürlich auch nicht dieses Renommee. Ich werde sehr geschätzt«, fügte er bescheiden mit gesenkten Augen hinzu. »Der Minister hat sich neulich ausgedrückt, dass ich die Zierde des Ministeriums sei.« »Du bist ein Hauptkerl«, sagt Oblomow. »Aber diese Arbeit... Von 8 bis 12 und von 12 bis 5 und dann noch zu Hause. Oh, oh«, er schüttelte den Kopf. »Was sollte ich denn tun, wenn ich keinen Posten hätte?«, fragte Sutschpinski. »Man kann Verschiedenes tun, lesen, schreiben«, sagte Oblomow. »Ich tue ja auch jetzt nichts als lesen und schreiben.« »Das ist doch ganz was anderes. Du würdest deine Sachen drucken lassen.« »Es können nicht alle Schriftsteller sein. Du schreibst doch auch nicht.« »Dafür habe ich ein Gut, das auf mir lastet«, sagte Oblomow seufzend. »Ich überlege mir einen neuen Plan. Ich führe allerlei Reformen ein. Ich quäle mich damit ab. Und du beschäftigst dich ja nicht mit eigenem, sondern mit Fremdem.« »Was soll man tun?« »Man muss arbeiten, wenn man bezahlt wird. Im Sommer werde ich ausruhen. Foma Fomitsch verspricht eigens für mich, eine Dienstreise auszudenken. Dann bekomme ich Reisegeld, das für 5 Pferde berechnet wird, 3 Rubel tägliche Diäten und Extragelder.« »Das geht ja wie geschmiert«, sagte Oblomow voll Neid. Dann seufzte er und vertiefte sich in seine Gedanken. »Ich brauche Geld. Ich heirate im Herbst«, fügte Sutschpinski hinzu. »Was? Wirklich? Wen denn?«, fragte Oblomow teilnahmsvoll. »Scherz beiseite. Die Moaschin. Weißt du noch? Sie haben neben mir auf dem Lande gewohnt. Du hast bei mir Tee getrunken und hast sie, scheint mir, gesehen.« »Nein, ich erinnere mich nicht. Ist sie hübsch?« »Ja, sie ist lieb. Wenn du willst, können wir zum Mittagessen zu ihnen hinfahren.« Oblomow wurde verlegen. »Ja, gut. Aber...« »Nächste Woche«, sagte Sutschpinski. »Ja, ja, nächste Woche«, willigte Oblomow erfreut ein. »Mein Anzug ist noch nicht fertig. Machst du eine gute Partie?« »Ja, der Vater ist Hofrat. Er gibt ihr 10.000 und dann bekommen wir eine Amtswohnung. Er hat für uns die Hälfte seiner Wohnung bestimmt, 12 Zimmer. Außerdem bekommen wir die dazugehörigen Möbel und freie Beheizung und Beleuchtung. Man kann also leben.« »Ja, man kann. Und ob?« »Bist du aber ein Kerl, Sutschpinski«, fügt Oblomow nicht ohne Neid hinzu. »Ich lade dich zu meiner Hochzeit als Kanzler ein. Denke daran.« »Aber gewiss.« »Nun, was ist mit Kuznetsov, mit Massiljew, mit Machow?« »Kuznetsov ist längst verheiratet. Machow hat meinen früheren Posten eingenommen und Wassiljew ist nach Polen versetzt worden. Iwan Petrowitsch hat den Wladimir-Orden bekommen. Oleschkin ist Exzellenz geworden.« »Er ist ein guter Kerl«, sagte Oblomow. »Ja, ja, er verdient es.« »Ein sehr guter Kerl. Er hat einen so sanften, gleichmäßigen Charakter«, fügte Oblomow hinzu. Er ist doch so dienstfertig, bemerkte Sutschpinski. Und weißt du, er hat nicht dieses Bestreben, sich vorzudrängen, einem zu schaden, ein Bein zu stellen oder zuvorzukommen. Er tut alles, was er kann. Ein prachtvoller Mensch. Wenn man manchmal in den Akten etwas verdreht oder nicht beachtet hat und eine andere Folgerung, ein anderes Gesetz unterschoben hat, hat er gar nichts gesagt. Er hat's nur von jemand anderem verbessern lassen. Ein ausgezeichneter Mensch, schloss Oblomow. Unser Semjon Semjonitsch ist dagegen unverbesserlich, sagte Sutschpinski. Er versteht nur Sand in die Augen zu streuen, was er da vor kurzem angestellt hat. Aus den Gouvernements ist ein Prospekt eingelaufen, das an den zu unserem Departement gehörigen Gebäuden, Hundehütten, zum Schutz des Staatseigentums gegen Raub errichtet werden. Unser Architekt, ein tüchtiger, gebildeter und ehrlicher Mann, hat einen sehr mäßig berechneten Kostenanschlag zusammengestellt. Das ist ihm plötzlich zu teuer erschienen, und er hat sich daran gemacht, Erkundigungen darüber einzuziehen, was das Fertigstellen einer Hundehütte kosten kann. Er hat irgendwo herausgefunden, dass es um 30 Kopeken weniger kostet, und reicht sofort einen Bericht ein. Es wurde wieder geläutet. Adieu, sagte der Beamte. Ich hab mich verplaudert. Man wird mich dort gewiss schon brauchen. Bleib noch, hielt ihn Oblomow zurück. Ich werde mich bei der Gelegenheit mit dir beraten. Ich habe ein doppeltes Unglück gehabt. Nein, nein, ich komme lieber dieser Tage wieder, sagte er im Fortgehen. Der liebe Freund ist im Schlamm versunken. Er ist über die Ohren versunken, dachte Oblomow, ihm mit den Augen folgend. Er ist für die ganze übrige Welt blind, taub und stumm. Er wird es aber zu etwas bringen, wird mit der Zeit im Amte schalten und walten und einen hohen Rang erreichen. Auch das heißt bei uns Karriere. Und wie wenig wird dabei beansprucht? Wozu braucht man seinen Verstand, seinen Willen, seine Gefühle? Das ist ein Luxus. Er wird seine Spanne Zeit leben und vieles, vieles, vieles wird in ihm nicht wach werden. Und dabei arbeitet er von 12 bis 5 in der Kanzlei und von 8 bis 12 zu Hause. Der Unglückliche! Er hatte das Gefühl friedlicher Freude bei dem Gedanken, dass er die Zeit von 9 bis 3 und von 8 bis 9 auf seinem Sofa verbringen konnte und war stolz darauf, dass er keine Berichte zu erstatten und keine Akten zu schreiben brauchte und dass seine Gefühle und seine Fantasie freien Spielraum hatten. Oblomow philosophierte und bemerkte nicht, dass neben ihm ein sehr schmächtiges schwarzes Herrchen stand, das mit einem Backenbart, einem Schnurrbart und einer Fliege ganz bewachsen war. Er war mit absichtlicher Nachlässigkeit gekleidet. »Guten Tag, Ilja Iljitsch.« »Guten Tag, Pjenkin.« »Kommen Sie nicht so nah heran, Sie bringe Kälte herein«, sagte Oblomow. »Ach, Sie Sonderling«, sagte jener. Sie sind noch immer derselbe unverbesserliche, sorglose Faulenzer. Ja, sorglos, sagte Oblomow. Ich werde Ihnen gleich den Brief vom Dorfschulzen zeigen. Ich zerbreche mir in einem fort den Kopf, und Sie sagen, ich bin sorglos. Woher des Weges? Aus der Buchhandlung. Ich hatte mich erkundigt, ob die Zeitschriften noch nicht erschienen sind. Haben Sie meinen Artikel gelesen? Nein. Ich schicke ihn her, lesen Sie ihn. Worüber? Fragte Oblomow heftig gähnend. Über den Handel, die Frauenemanzipation, über die uns zuteil gewordenen schönen Apriltage und über das neu erfundene Mittel gegen Feuerschaden. Wieso lesen Sie denn nicht? Das ist ja unser tägliches Leben. Am meisten kämpfe ich aber für die realistische Richtung in der Literatur. Haben Sie viel zu tun? Ja, genügend. Ich schreibe wöchentlich 2 Artikel für die Zeitung, dann Kritiken über Belletristik und jetzt habe ich eine Erzählung verfasst. Wovon handelt sie? Davon, wie in einer Stadt der Polizeimeister die Kleinbürger ins Gesicht schlägt. Ja, das ist wirklich eine realistische Richtung, sagte Oblomow. Nicht wahr? Bestätigte der erfreute Journalist. Ich führe folgende Gedanken aus, von dem ich weiß, dass er neu und kühn ist. Ein Vorüberreisender war Zeuge dieser Behandlung und beklagte sich bei seinem Zusammensein mit dem Gouverneur darüber. Dieser beauftragte den Beamten, welcher da selbst inspizieren sollte, sich nebenbei von der Sache zu überzeugen und überhaupt über die Persönlichkeit und das Benehmen des Polizeimeisters Erkundigungen einzuziehen. Der Beamte ließ die Kleinbürger kommen, angeblich, um über den Handel zu sprechen, machte sich aber stattdessen daran, sie über jene Angelegenheiten auszufragen. Wie haben sich aber die Kleinbürger dabei verhalten? Sie haben sich verbeugt und gelacht und haben das Lob des Polizeimeisters gesungen. Der Beamte begann, sich anderwärts zu erkundigen, und man sagte ihm, die Kleinbürger wären schreckliche Betrüger, sie handelten mit fauler Ware und übervorteilten selbst den Staat beim Wiegen und Messen, sie wären alle sehr unmoralisch, so dass die Schläge sich als eine gerechte Strafe erwiesen. Die Schläge des Polizeimeisters spielen also in der Erzählung die Rolle des Fatums der alten Tragiker, sagte Oblomow. Sehr richtig, fiel Pjenkin ein. Sie haben viel Takt, Ilja Iljitsch. Sie sollten schreiben. Und dabei ist es mir gelungen, das eigenmächtige Verfahren des Polizeimeisters, die Sittenverderbtheit des Volkes, die schlechte Organisation der Beamten und die Notwendigkeit von strengen, aber gerechten Gesetzen zu zeigen. Nicht wahr? Dieser Gedanke ist ziemlich neu. Ja, besonders für mich, sagte Oblomow. Ich lese so wenig. Man sieht in der Tat keine Bücher bei Ihnen, bemerkte Pjenkin. Aber ich beschwöre Sie, lesen Sie das eine. Es erscheint ein, man kann sagen, wunderbares satirisches Poem. Die Liebe des Bestechlichen zum gefallenen Weibe. Ich kann Ihnen nicht sagen, wer der Autor ist. Das ist noch ein Geheimnis. Wie ist denn der Inhalt? Es wird darin der Mechanismus unserer ganzen sozialen Bewegung bloßgelegt. Und das alles in poetischen Farben. Alle Federn werden berührt, alle Stufen der sozialen Leiter werden untersucht. Der Autor richtet darin den schwachen, aber verderbten Edelmann, den ganzen Schwarm der ihn betrügenden, bestechlichen Beamten und alle Rangstufen der gefallenen Frauen, Französinnen, Deutsche und Finninnen. Und das alles wird mit verblüffender, lebensvoller Wahrheit geschildert. Ich habe Bruchstücke daraus gehört. Der Autor ist groß. Man glaubt in ihm bald Dante und bald Shakespeare zu vernehmen. »Das will aber viel heißen«, sagte Oblomow und richtete sich erstaunt auf. Pjenkin verstummte plötzlich, da er sah, dass er tatsächlich übertrieben hatte. »Wenn Sie es lesen, werden Sie selbst sehen«, fügte er schon ruhiger hinzu. »Nein, Pjenkin, ich werde es nicht lesen.« »Warum denn nicht? Es hat Lärm gemacht, man spricht davon.« Und wenn? Manche haben ja nichts anderes zu tun, als zu sprechen. Es gibt einen solchen Beruf. Lesen Sie es doch aus Neugierde. Was ist denn Neues darin? Sagt Oblomow. Warum schreiben Sie bloß so zum Zeitvertreib? Wieso denn? Wie wahr alles ist. Es ist zum Lachen ähnlich, wie lebendige Porträts. Wenn Sie irgendjemand vornehmen, einen Kaufmann, einen Beamten, einen Offizier oder einen Wächter, ist es, als druckten sie ihn lebend ab. Weswegen mühen sie sich denn ab? Des Spaßes halber? Dass jeder, den sie vornehmen, ähnlich herauskommt? Es ist aber kein Leben darin. Es fehlt das Verständnis dafür, das Mitfühlen, das, was bei euch Humanität heißt. Es ist nichts wie Eitelkeit dabei. Sie beschreiben die Diebe und die gefallenen Frauen, als fingen sie sie auf der Straße ein und führten sie ins Gefängnis. Man hört in ihren Erzählungen nicht die unsichtbaren Tränen, sondern nur sichtbares, rohes Lachen und Zorn. Was braucht man denn noch? Das ist ja ausgezeichnet. Sie haben es ja selbst ausgesprochen. Dieser flammende Zorn, das gallische Verfolgen des Lasters, das verächtliche Lachen dem gefallenen Menschen gegenüber, daran ist ja alles. Nein, nicht alles, ereiferte sich plötzlich Oblomow. Schildere einen Dieb, ein gefallenes Weib, einen aufgeblasenen Narren. Vergiss aber dabei nicht den Menschen. Wo ist denn die Menschlichkeit? Ihr wollt nur mit dem Kopf schreiben, sagte Oblomow fast zischend. Ihr glaubt, man braucht beim Denken kein Herz zu haben? Nein, der Gedanke wird durch die Liebe befruchtet. Reicht dem gefallenen Menschen die Hand, um ihn aufzurichten, oder weint bitterlich über ihn, aber verhöhnt ihn nicht. Liebt ihn, denkt bei ihm an euch selbst und behandelt ihn wie euch selbst. Dann werde ich beginnen, euch zu lesen und werde vor euch mein Haupt neigen, sagte er und legte sich wieder bequem auf das Sofa hin. »Sie schildern einen Dieb, ein gefallenes Weib«, sagte er, »und vergessen, den Menschen zu schildern, oder Sie können es nicht. Was ist denn das für eine Kunst? Was für poetische Farben haben Sie dabei herausgefunden? Verfolgt das Laster, den Schmutz, aber bitte ohne Anspruch auf Poesie. Wollen Sie also die Natur dargestellt haben, Rosen, die Nachtigall oder einen frostigen Morgen, während alles um Sie herum braust und wirbelt? Wir brauchen die nackte Physiologie der menschlichen Gesellschaft. Wir sind jetzt nicht zu Liedern aufgelegt.« »Gebt mir den Menschen«, sagte Oblomow, »liebt ihn. Den Wucherer, den Heuchler, den diebischen oder stumpfsinnigen Beamten lieben. Hören Sie, was sagen Sie da?« »Man sieht, dass Sie sich nicht mit Literatur befassen«, sagte Pjenkin erregt. »Nein, man muss sie strafen. Aus der Mitte der Bürger, aus der Gesellschaft ausstoßen.« »Sie aus der Mitte der Bürger ausstoßen«, begann plötzlich Oblomow voll Begeisterung, sich vor Pjenkin erhebend. »Das heißt vergessen, dass in diesem schlechten Gefäß ein höherer Ursprung eingeschlossen war, dass er ein verderbter Mensch, aber doch immerhin ein Mensch, das heißt einer wie ihr ist. Ausstoßen. Und wie wollt ihr ihn aus dem Kreise der Menschheit, aus dem Schoße der Natur, aus Gottes Barmherzigkeit ausstoßen?« schrie er fast mit flammenden Augen. »Sie übertreiben aber«, sagte Pjenkin, an den jetzt die Reihe zu erstaunen gekommen war. Oblomow sah, dass auch er zu weit gegangen war. Er verstummte plötzlich, blieb eine Weile stehen, gähnte und legte sich langsam auf das Sofa nieder. Sie schwiegen beide. »Was lesen Sie denn?«, fragte Pjenkin. »Ich? Meistens Reisebeschreibungen.« Ein erneutes Schweigen. »Werden Sie also das Poem lesen, wenn es erscheint? Ich würde es Ihnen bringen«, sagte Pjenkin. Oblomow schüttelte verneinend den Kopf. »Dann werde ich Ihnen meine Erzählung schicken.« Oblomow nickte zum Zeichen der Zustimmung. »Jetzt muss ich aber in die Druckerei«, sagte Pjenkin. »Wissen Sie, warum ich zu Ihnen gekommen bin? Ich wollte Ihnen den Vorschlag machen, mit mir nach Jekaterinhof zu fahren. Ich habe einen Wagen. Ich muss morgen einen Artikel über den Korso schreiben. Wir würden zusammen beobachten. Wenn mir etwas entginge, würden Sie es mir mitteilen. Das wäre lustiger. Kommen Sie mit.« »Nein, ich bin unwohl«, sagte Oblomow, das Gesicht verziehend und sich in die Decke einhüllend. »Ich fürchte die Feuchtigkeit. Es ist jetzt noch nicht trocken. Kommen Sie aber heute zum Mittagessen. Wir würden miteinander einiges besprechen. Mir ist ein doppeltes Unglück passiert.« »Nein, unsere ganze Redaktion versammelt sich heute im Restaurant St. George's. Von dort aus fahren wir zum Korso. Und in der Nacht muss ich schreiben und beim Morgengrauen in die Druckerei schicken. Auf Wiedersehen.« »Auf Wiedersehen, Pjenkin.« »In der Nacht schreiben«, dachte Oblomow. »Wann soll man denn schlafen? Er verdient aber sicher 5.000 jährlich. Das ist ein Brot. Aber immer schreiben, seine Gedanken, seine Seele auf Kleinigkeiten ausgeben, die Überzeugungen ändern, mit dem Verstande und der Fantasie Handel treiben, seine Natur vergewaltigen, sich aufregen, immer glühen und entflammt sein, keine Ruhe kennen und sich immer weiter bewegen. Und immer schreiben, wie ein Rad, wie eine Maschine. Morgen, übermorgen, es kommen Feiertage, es kommt der Sommer, und er muss immer schreiben. Wann soll man da stehen bleiben und ausruhen? Der Unglückliche.« Er wandte den Kopf zum Tische hin, wo alles leer war, wo das ausgetrocknete Tintenfass stand und keine Feder zu sehen war, und freute sich, dass er sorglos wie ein neugeborenes Kind dalag, sich nicht mit so viel Dingen zu befassen und sich nicht zu verkaufen brauchte. »Und der Brief des Dorfschulzen und die Wohnung?« erinnerte er sich plötzlich und wurde nachdenklich. Jetzt aber ertönte wieder ein Läuten. »Bei mir ist ja heute der reinste Jour«, sagte Oblomow und wartete, wer eintreten würde. Es kam ein Mann von unbestimmtem Alter mit einem indifferenten Gesicht herein. Er befand sich in einer Periode, in der es schwer ist, die Zahl der Jahre zu bestimmen. Er war nicht schön und nicht hässlich, nicht groß und nicht klein gewachsen, weder blond noch brünett. Die Natur hatte ihm keinen einzigen ausgeprägten, bemerkbaren Zug verliehen, weder einen bösen noch einen guten. Viele nannten ihn Iwan Iwanitsch, andere Iwan Fassiljewitsch und noch andere Iwan Michailitsch. Sein Familienname wechselte auch beständig. Manche sagten, er hieße Iwanow, andere nannten ihn Wassiljew oder Andrejew, noch andere Alexejew. Ein Fremder, der ihn zum ersten Male sah und dem man seinen Namen nannte, merkte sich weder diesen noch das Gesicht. Er merkte sich auch nicht, was er sagte. Seine Anwesenheit bietet der Gesellschaft gar nichts, ebenso wie seine Abwesenheit ihr nichts raubt. Sein Geist besitzt weder Scharfsinn noch Originalität noch sonst welche hervorragenden Eigenschaften, ebenso wie seinem Körper besondere Merkmale fehlen. Er hätte vielleicht das, was er gesehen und gehört hat, erzählen können und die Anwesenden wenigstens auf diese Weise amüsieren. Er kam aber nirgends hin. Seit er in Petersburg geboren wurde, fuhr er nirgends hin. Er sah und hörte folglich nur das, was auch den anderen bekannt war. Ist ein solcher Mensch sympathisch? Liebt er? Hasst er? Leidet er? Er müsste doch lieben und nicht lieben und leiden, da ja niemand davon befreit wird. Er bringt es aber zu Wege, allein zu lieben. Es gibt Menschen, in denen man, so sehr man sich auch abmüht, unmöglich Widerspruchsgeist oder Rachedurst und so weiter hervorrufen kann. Man mag mit ihnen tun, was man will, sie bleiben immer zärtlich. Trotzdem man von solchen Menschen sagt, dass sie alle lieben und infolgedessen gut sind, lieben sie doch im Grunde niemand und sind nur darum gut, weil sie nicht böse sind. Wenn andere in seiner Anwesenheit einem Bettler ein Almosen geben, wirft auch er ihm einen Nickel hin. Wenn sie den Bettler aber beschimpfen, ihn fortjagen oder verhöhnen, wird auch er mit den anderen schimpfen und höhnen. Man kann ihn nicht reich nennen, weil er nicht reich, sondern eher arm ist. Man kann ihn aber auch nicht ausgesprochen arm nennen, übrigens nur darum nicht, weil es noch viel ärmere Menschen gibt als ihn. Er bezieht von irgendwo ein Einkommen von 300 Rubel jährlich. Außerdem hat er eine mittelmäßige Anstellung und bekommt ein mittelmäßiges Gehalt. Er leidet nicht Not und borgt bei niemand Geld. Und es fällt niemand ein, bei ihm zu borgen. In seinem Amte wird ihm keine bestimmte ständige Beschäftigung zugewiesen, weil weder seine Kollegen noch seine Chefs es auf irgendeine Weise herauszubringen vermögen, was er schlechter und was er besser ausführt, um beurteilen zu können, wozu er eigentlich befähigt ist. Sein Erscheinen auf der Welt wurde wohl kaum von irgendjemand außer von seiner Mutter bemerkt. Sehr wenige bemerken ihn während seines Lebens. Es wird wohl aber niemand bemerken, wenn er aus der Welt verschwinden wird. Niemand wird fragen, sein Bedauern ausdrücken, aber auch niemand wird sich über seinen Tod freuen. Er hat weder Feinde noch Freunde, aber eine Menge Bekannte. Vielleicht wird sein Leichenzug die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich lenken, der dieser unbestimmten Persönlichkeit durch eine tiefe Verbeugung die ihr zum ersten Male zuteilwerdende Ehrenbezeugung erweisen wird. Vielleicht wird sogar ein Neugieriger der Prozession nachlaufen, um den Namen des Toten zu erfahren, den er sogleich wieder vergisst. Dieser ganze Alexejew, Wassiljew, Andrejew oder wie sie sonst wollen, dass er heißt, ist ein unvollständiger, unpersönlicher Abklatsch der Masse, ihr dumpfer Widerhall und unklarer Widerschein. Sogar Sachar, der in offenherzigen Gesprächen in den Versammlungen beim Haustor oder im Krämerladen eine scharfe Charakteristik aller Gäste, die seinen Herrn besuchten, entwarf, wurde immer verlegen, wenn dieser, sagen wir Alexejew, an die Reihe kam. Er dachte lange nach, suchte lange irgendeinen scharfen Zug, an dem man sich festhalten könnte, im Äußern, in den Manieren oder im Charakter dieses Menschen zu entdecken, zuckte endlich die Achseln und drückte sich so aus. Und dieser ist weder Fisch noch Fleisch noch Gemüse. Ah, empfing ihn Oblomow. Das sind Sie, Alexejew. Guten Tag. Woher? Kommen Sie nicht in meine Nähe, ich gebe Ihnen nicht die Hand. Sie bringen Kälte herein. Aber es ist ja gar nicht kalt. Ich hatte nicht die Absicht, heute zu Ihnen zu kommen, sagte Alexejew. Ich bin aber oft Tschinin begegnet und er hat mich mitgenommen. Ich komme, um Sie abzuholen, Ilja Iljitsch. Wohin denn? Kommen Sie zu Ovchinin mit. Dort ist Matvej Andrejitsch Oljanow, Kasimir Albertitsch Schreilo und Vassili Gebastianitsch Kolmyagin. Wozu haben Sie sich dort versammelt und wozu brauchen Sie mich? Ovchinin ladet Sie zum Mittagessen ein. Zum Mittagessen, wiederholte Oblomow eintönig. Und dann fahren alle nach Jekaterinhof. Er hat ihnen sagen lassen, sie möchten einen Wagen nehmen. Und was wird man dort tun? Was? Heute ist doch Corso dort, wissen Sie nicht? Heute ist der 1. Mai. Setzen Sie sich, wir werden uns die Sache überlegen, sagte Oblomow. Stehen Sie doch auf, es ist Zeit, sich anzukleiden. Warten Sie ein wenig, es ist ja noch früh. Es ist gar nicht mehr früh. Er hat gebeten, Sie möchten um 12 Uhr kommen. Wir werden etwas früher essen, damit wir um 2 Uhr schon fertig sind und fahren dann zum Corso. Gehen Sie also gleich. Soll ich Ihnen die Kleider geben lassen? Wieso die Kleider? Ich habe mich noch gar nicht gewaschen. Waschen Sie sich also. Alexejew begann im Zimmer auf und ab zu gehen, blieb dann vor einem Bilde stehen, das er 1000-mal früher gesehen hatte, blickte flüchtig zum Fenster hinaus, nahm irgendeinen Gegenstand von der Etagere herunter, drehte ihn in den Händen herum, betrachtete ihn von allen Seiten, legte ihn dann hin und begann wieder pfeifend auf und ab zu gehen, um Oblomow beim Aufstehen und Waschen nicht zu stören. So vergingen 10 Minuten. »Was ist denn mit Ihnen?« fragte plötzlich Alexej Ilja Iljitsch. »Was denn?« »Sie liegen ja noch immer.« »Muss ich denn aufstehen?« »Aber gewiss, man erwartet uns. Sie wollten ja mitkommen.« »Wohin denn? Ich wollte nirgends mitkommen.« »Wir haben doch eben davon gesprochen, dass wir zu Ovchinin zum Essen und dann nach Jekaterinhof fahren.« »Ich soll in dieser Nässe fahren? Und was gibt es dort Besonderes? Es sieht nach Regen aus, es wird trüb«, sagte Oblomow träge. »Es ist kein Wölkchen am Himmel und Sie denken sich einen Regen aus. Es ist deshalb trübe, weil die Fenster bei Ihnen schon sehr lange nicht mehr geputzt worden sind. Wie viel Schmutz darauf ist. Man sieht nichts. Und außerdem ist die eine Jalousie fast ganz geschlossen.« »Ja, erwähnen Sie das nur einmal in Sachers Anwesenheit. Da wird er Ihnen gleich Abwaschfrauen vorschlagen und mich für den ganzen Tag aus dem Hause jagen.« Oblomow sah nach, während Alexejew mit den Fingern auf dem Tisch trommelte, an dem er saß, und die Augen zerstreut über die Wände und die Zimmerdecke irren ließ. »Also, wie wird es sein? Was tun wir?« »Ziehen Sie sich an oder bleiben Sie so?« fragte er nach ein paar Minuten. »Wohin?« »Nach Jekaterinhof.« »Was finden Sie denn an diesem Jekaterinhof?« antwortete Oblomow ärgerlich. »Können Sie denn hier nicht sitzen bleiben? Ist es denn kalt im Zimmer? Oder ist hier schlechte Luft, dass Sie hinaus wollen?« »Nein, ich fühle mich bei Ihnen immer wohl. Ich bin hier zufrieden«, sagte Alexejew. »Also, wenn es hier schön ist, wozu denn anderswohin wollen? Bleiben Sie lieber den ganzen Tag bei mir, essen Sie hier zu Mittag und gehen Sie dann abends, wenn es sein muss. Übrigens, ich habe ganz vergessen, ich kann ja gar nicht mitfahren. Tarantjew kommt zum Essen. Es ist ja heute Samstag.« »Wenn es so ist, gut, wie Sie wollen«, sagte Alexejew. »Habe ich Ihnen noch nichts von meinen Angelegenheiten erzählt?« fragte Oblomow lebhaft. »Von welchen Angelegenheiten? Ich weiß nichts«, antwortete Alexejew, ihn neugierig anblickend. »Wissen Sie, warum ich so lange nicht aufstehe? Ich habe immer da gelegen und habe nachgedacht, wie ich mich von der Verlegenheit befreien soll.« »Was ist es denn?« fragte Alexejew und bestrebte sich, ein erschrockenes Gesicht zu machen. »Ich habe ein doppeltes Unglück. Ich weiß nicht, was ich tun soll.« »Was denn für eins?« »Man jagt mich aus der Wohnung heraus. Denken Sie sich, ich soll umziehen. Das Einpacken, die Schererei. Es ist schrecklich, daran zu denken. Ich wohne doch nun 8 Jahre in dem Hause. Der Hausherr hat mir einen Streich gespielt und sagt, räumen Sie schnell die Wohnung.« »Und auch dazu schnell. Es muss also sein. Das Umziehen ist etwas sehr Unangenehmes. Damit sind immer viele Scherereien verbunden«, sagte Alexejew. »Vieles wird zerschlagen und geht verloren. Das ist sehr langweilig. Und Sie haben eine so schöne Wohnung. Was zahlen Sie?« »Wo findet man eine zweite solche Wohnung?« sagte Oblomow. »Und noch dazu in der Eile. Die Wohnung ist trocken und warm. Es ist ein ruhiges Haus. Man hat mich nur einmal bestohlen. Die Zimmerdecke schaut ganz unzuverlässig aus. Der Mörtel ist ganz lose daran, fällt aber doch nicht herab.« »Wirklich?« sagte Alexejew, den Kopf hin und her wiegend. »Wie soll man es einrichten, dass ich nicht umziehen muss?« sagte Oblomow grübelnd vor sich hin. »Haben Sie Ihre Wohnung kontraktlich gemietet?« fragte Alexejew, das Zimmer von der Decke bis zum Fußboden musternd. »Ja, aber der Kontrakt ist abgelaufen. Ich habe die ganze Zeit monatlich gezahlt. Ich weiß aber nicht, wie lange.« Beide sahen nach. »Was haben Sie also vor?« fragte Alexejew nach einem Schweigen. »Ziehen Sie um oder bleiben Sie?« »Ich habe gar nichts vor«, sagte Oblomow. »Ich will gar nicht daran denken. Sacha soll etwas erfinden.« »Und manche Menschen lieben das Umziehen«, sagte Alexejew. »Das Wohnungswechseln ist ihr einziges Vergnügen.« »Nun, dann sollen die manchen auch umziehen. Aber ich kann alle diese Veränderungen nicht ausstehen. Die Wohnung ist noch das Wenigste. Schauen Sie einmal, was mir der Dorfschulze schreibt. Ich werde Ihnen gleich den Brief zeigen. Wo ist er? Sacha, Sacha!« »Ach du himmlische Jungfrau«, krächzte Sacha in seinem Zimmer, indem er von der Ofenbank heruntersprang. »Wann wird mich Gott zu sich rufen?« Er kam herein und blickte den Herrn mit trüben Augen an. »Warum hast du den Brief nicht gefunden?« »Wo soll ich ihn finden? Weiß ich denn, was für einen Brief Sie brauchen? Ich kann nicht lesen.« »Das ist ganz gleich. Suche nur«, sagte Oblomow. »Sie haben gestern Abend irgendeinen Brief gelesen«, sprach Sacha, »und dann habe ich ihn nicht mehr gesehen.« »Wo ist er denn?« entgegnete Oblomow ärgerlich. »Ich habe ihn nicht verschluckt. Ich erinnere mich sehr gut, dass du ihn mir fortgenommen und irgendwo hingelegt hast. Schau einmal nach, wo er ist.« Er schüttelte die Decke, der Brief fiel aus den Falten auf den Fußboden. »Sie schieben immer alles auf mich.« »Nun, geh nur, geh nur.« Oblomow und Sacha schrien zu gleicher Zeit einander an. Sacha ging und Oblomow begann, den Brief zu lesen, dessen graues Papier mit Quarz beschrieben zu sein schien und der mit braunem Siegellack versiegelt war. »Geehrter Herr«, begann Oblomow, »euer Wohlgeboren, unser Vater und Ernährer Ilja Iljitsch.« Er übersprang ein paar Begrüßungsworte und Wünsche für sein Wohlergehen und las aus der Mitte weiter. »Ich berichte deinem herrschaftlichen Wohlgeboren, dass auf deinem Gut, du unser Ernährer, alles in Ordnung ist. Wir haben schon seit 5 Wochen keinen Regen. Der Herrgott zürnt uns wohl, da er uns keinen Regen sendet. Selbst die Alten können sich einer solchen Dürre nicht erinnern. Die Sommersaaten sind wie vom Feuer verbrannt. Die Wintersaaten sind an manchen Stellen von Würmern zernagt und an manchen Stellen haben frühzeitige Fröste sie zugrunde gerichtet. Wir haben sie zu Sommersaaten umgepflügt, wissen aber nicht, ob es geraten wird. Vielleicht wird der barmherzige Gott deinem herrschaftlichen Wohlgeboren helfen. Um uns sorgen wir uns nicht, wir sollen nur krepieren. Und zu Johanni sind noch 3 Bauern fort. Laptjew, Borodschow und Wasika, der Sohn vom Schmied, ist allein fort. Ich habe die Weiber nach den Männern geschickt. Die Weiber sind nicht zurückgekehrt und leben, wie man sagt, in Tscholki. Und mein Gevatter aus Werchljewo ist auch nach Tscholki gefahren. Der Verwalter hat ihn hingeschickt. Man soll einen ausländischen Flug hingebracht haben, und der Verwalter hat den Gevatter nach Tscholki geschickt, damit er diesen Flug anschaut. Ich habe dem Gevatter von den flüchtigen Bauern erzählt. Ich habe mich dem Kreisrichter zu Füßen geworfen. Er hat gesagt, reiche ein Papier ein, dann werden wir die Bauern nach ihrem früheren Wohnort zurückschicken. Sonst hat er nichts gesagt. Und ich bin ihm zu Füßen gefallen und habe ihn flehentlich gebeten. Und er hat mich laut angeschrien, geh, geh, man hat ja gesagt, dass es gemacht wird. Reiche ein Papier ein. Ich habe aber kein Papier eingereicht. Man kann ja niemand zur Arbeit aufnehmen. Alle sind an die Wolga gegangen. Sie arbeiten dort auf den Barken. Das Volk ist jetzt hier so dumm geworden. Unser Ernährer, Väterchen Ilja Iljitsch. Unser Leinen kommt dies Jahr nicht auf den Markt. Ich habe die Bleichkammer und die Trockenkammer zugeschlossen und habe den Sitschuk angestellt, bei Tag und Nacht aufzupassen. Er ist ein nüchterner Bauer. Ich bin aber bei Tag und Nacht hinter ihm her, damit er nichts von der Herrschaft einsteckt. Die anderen trinken viel und zahlen gar nichts. Die Abgaben sind in großem Rückstand. Wir werden dir, du unser Väterchen und Wohltäter, in diesem Jahr um 2000 weniger schicken als im vergangenen Jahr, wenn uns die Dürre nicht ganz zugrunde richtet. Sonst schicken wir es dir, was wir deinem Wohlgeborenen hiermit mitteilen. Dann folgten Versicherungen der Ergebenheit und die Unterschrift »Dein Dorfschulze«. Dein ergebener Sklave Prokofi Mitjaguschkin hat eigenhändig unterschrieben. Da der Betreffende des Schreibens nicht kundig war, hatte er ein Kreuz hingemalt. Nach dem Diktat des obigen Dorfschulzen von seinem Schwager Djomka, dem Krummen, geschrieben. Oblomow sah sich den Schluss des Briefes an. »Es ist weder der Monat noch das Jahr angegeben«, sagte er. »Der Brief liegt gewiss seit vorigem Jahr beim Dorfschulzen. Es steht von Johanni und der Dürre drin. Es ist ihm erst jetzt eingefallen, ihn fortzuschicken.« Er vertiefte sich in seine Gedanken. »Nun«, fragte er dann, »was sagen Sie dazu? Er bietet mir um 2000 weniger an. Wie viel bleibt denn da?« »Wie viel habe ich voriges Jahr bekommen?«, fragte er Alexejew anblickend. »Habe ich's Ihnen damals nicht gesagt?« Alexejew wandte seine Augen der Zimmerdecke zu und dachte nach. »Ich muss Stolz fragen, wenn er kommt«, fuhr Oblomow fort. »Ich glaube, 7000 oder 8000. Es ist schlimm, wenn das nicht geschrieben wird. Ihr teilt mir jetzt also nur 6 zu. Ich werde ja verhungern. Wie soll ich damit auskommen?« »Warum regen Sie sich so auf, Ilja Iljitsch«, sagte Alexejew. »Man darf niemals verzweifeln. Wenn etwas gemahlen ist, wird Mehl daraus.« »Hören Sie denn nicht, was er schreibt? Anstatt mir Geld zu schicken, mich irgendwie schadlos zu halten, bereitet er mir, wie um sich über mich lustig zu machen, lauter Unannehmlichkeiten. Und so ist es jedes Jahr. Ich bin jetzt ganz außer mir. Um 2000 weniger.« »Ja, das ist ein großer Schaden«, sagte Alexejew. 2000, das ist kein Spaß mehr. Alexej Luginitsch soll in diesem Jahr auch nur 12.000 statt 17 bekommen haben.« »Also doch 12 und nicht 6, unterbrach ihn Oblomow. »Der Dorfschulze hat mich ganz verstimmt. Und wenn es auch tatsächlich so ist, dass Missernte und Dürre herrschen, warum muss er mich da im Vornherein kränken?« »Ja, wirklich«, begann Alexejew, »das sollte er nicht tun. Aber wie kann man denn von einem Bauern Feinfühligkeit erwarten? Dieses Volk versteht gar nichts.« »Was würden Sie an meiner Stelle tun?«, fragte Oblomow und blickte Alexejew mit der schwachen Hoffnung an, dieser würde sich zu seiner Beruhigung etwas ausdenken. »Man muss die Sache überlegen, Ilja Iljitsch. Das kann man nicht auf einmal abtun«, sagte Alexejew. »Soll ich vielleicht dem Gouverneur schreiben?«, sagte Ilja Iljitsch nachdenklich. »Wer ist denn dort Gouverneur?« Ilja Iljitsch antwortete nicht und sah nach. Alexejew schwieg und vertiefte sich auch in seine Gedanken. Oblomow zerknitterte den Brief, stützte seinen Kopf auf die Hände, stemmte seine Ellenbogen gegen die Knie und saß einige Zeit so da, vom Ansturm beunruhigender Gedanken gepeinigt. »Wenn wenigstens Stolz bald käme«, sagte er. »Er schreibt, dass er bald hier sein wird und treibt sich dabei Gott weiß wo herum. Er hätte mir alles geordnet.« Er wurde wieder traurig. Lange Zeit schwiegen beide. Endlich kam Oblomow als erster zur Besinnung. »Man muss Folgendes tun«, sagte er entschlossen und wäre fast aufgestanden. »Und das muss möglichst bald geschehen. Man darf nicht zögern. Erstens«, da ertönte ein verzweifeltes Läuten im Vorzimmer, so dass Oblomow und Alexejew zusammenfuhren und Sachar augenblicklich von der Ofenbank herabsprang. Ende von Abschnitt 2, gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau im Dezember 2024.